Telekom-Fernsprecher Türmchenswall, Ecke Unterkahlenhausen an Radio Apore. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört eine Jazzkapelle, die hier den Türmchenswall hinauf marschiert und mit Fackeln ausgerüstet ist. Die spielen eigentlich gar nicht so übel und ja, ansonsten außer dieser tollen Attraktion hier im Türmchenswall keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.